das Barometer wieder Sommer macht. Und wenn der Urlaub lacht, dann bin ich froh. Dann zieh mich die Nagel schon von selber hin, dort wo ich Stammgast bin, wissen Sie wo. Im weißen Rassel am Balkansee, dort steht das Glück vor der Tür. Und ruft ihr zu guten Morgen, tritt ein und vergisst deine Sorgen. Und musst du dann einmal fort von hier, tut dir der Abschied so weh. Dein Herz, das hast du verloren, im weißen Rassel am See. Ruf die schöne Wirtin mir willkommen zu, wird jeden Tag im Nu zum Feiertag. Sie ist für mein Herz die allerbeste Kur, es ist ein Märchen nur, was ich dir sag. Im weißen Rassel am Volkansee, dort steht das Glück vor der Tür. Und ruft dir zu guten Morgen, tritt ein und vergisst deine Sorgen. Und musst du dann einmal fort von hier, tut dir der Abschied so weh. Dein Herz, das hast du verloren im weißen Rassel am See. Musst du dann einmal fort von hier, tut dir der Abschied so weh. Dein